Kommen Sie, ich lade Sie ein. Danke. Kaffee mit Weißer, bitte. Und jetzt erzählen Sie mir doch mal, worauf wir uns gefasst machen müssen, wenn der Kommissar Haas von euch von der Wirtschaftskriminalität zu uns zum Mord wechselt. Dem Vorgesetzten macht er das Leben sauer. Er hat immer recht. Und er hat tatsächlich immer recht. Von Bürotechnik versteht er null und an Weihnachten für mich immer ein teures Stück Seife und eine rote Azalee. Ich tät mich gar nicht wundern, wenn das nach seiner Versetzung weitergehen würde. Der ist so. Azalee ist Weihnachten und persönlich und hat mit dem Dienst nichts zu tun. Er wäre ein furchtbarer Pedant, habe ich gehört. Pedant schon, aber ein schneller. Die Wirtschaftskriminalität war für den ideal. Hat keine Angst vor endlosen Bilanzen lesen, dann das faule Ei finden. Manchmal hat er gesagt, Wirtschaftsprüfer hätte ich werden sollen, dann wäre ich heute ein reicher Mann. Hat aber an Geld überhaupt kein Interesse. Mehr als ich verdiene, braucht kein Mensch zum Leben. Aber jetzt hat er doch noch einen Fall für die alte Abteilung. Ja, der Haas war eigentlich schon am Zusammenräumen. Da kam ein jüngerer Mann zu uns rein, gegeltes Haar, schicker Anzug, aber in den Augen was Gehetztes. Als hätte er sich mit Mühe und Not zu uns gerettet. Oh, we'll einen Moment nicht aufgepasst. Von Martin Mosebach. Gestatten, Dr. Brandenstein. Hier meine Visitenkarte. Meyerheim Laboratories. Ein Zusammenschluss unabhängiger Pharmalaboratorien mit koordinierter Finanzgeschäftsführung. Wir sind in der ganzen Welt vertreten. Pharma? Aber Betriebswirt, kein Naturwissenschaftler. Der Mann versuchte, professionell und gelassen zu wirken. Kühlen Kopf bewahren, auch mit der Katastrophe vor Augen. Ich möchte Anzeige wegen Diebstahls erstatten. Ich bin bestohlen worden. Mein Aktenkoffer ist mir entwendet worden. Und es waren wahrscheinlich nicht nur eine Zeitung und ein Pausenriegel darin. Nein, leider. Dafür etwas, das nicht in fremde Hände gelangen darf. Das habe ich mir schon gedacht. Wir arbeiten mit sehr hohem finanziellen Einsatz in jahrelangen Forschungsprojekten auf einem Gebiet, das von der internationalen Konkurrenz mit Luchsaugen beobachtet wird. Ja, diesen Typus aufstrebender Geschäftsmann kenne ich. Arrogant, solange es ihm gut geht, zur Hysterie neigend, wenn die Dinge ihm zu entgleiten drohen. Genau. Und vom Aussehen, was die Leute den idealen Schwiegersohn nennen. Der aber nach der Hochzeit seine alte Liebelei war der Pflicht. Dieser Verlust bedroht meine ganze Zukunft. So. Ich habe vor kurzem geheiratet. Meine Frau erwartet ein Kind. Und jetzt das. Der ganze Lebensplan in Sekunden zusammengestürzt. Dabei sprach er gedämpft und sah dabei immer wieder unruhig über die Schulter. Denn in seinem Rücken stand die Tür halb offen. Die Meyerheim Laboratories arbeiten seit langem unter größter Geheimhaltung an der Entwicklung eines Impfstoffs. Auf der ganzen Welt sucht man danach, auch Koreaner und Chinesen. Und dann verlieren Sie den Koffer mit der Formel. Sie müssen wissen, unsere Branche leidet wie keine zweite unter Spionage, außer vielleicht noch die Rüstungsindustrie. Und unser Impfstoff ist zwar noch nicht einsatzfähig, aber da wächst natürlich überall eine wilde Hoffnung auf das ganz große Geschäft. Unser Männer sind halt vereinnahmte Wesen. Ja, Dr. Brandenstein sagte auf der Aufnahme, die mir Haas zur Protokollierung gegeben hatte, stets wir, wenn er von den Meyerheim Laboratories sprach. Er schien sich sehr mit seiner Firma zu identifizieren. Let me know the magic of a kiss and a sigh. Und Sie hatten diese Hoffnung in Ihrem Koffer? Wenn es um Geheimhaltung geht, bedienen wir uns schon lange nicht mehr digitaler Datentransfers. Klar, ebenso gut könnten Sie Ihre Geheimnisse auch gleich in die Zeitung setzen. Ja, das ist wirklich ein Riesenproblem. Wir haben natürlich unsere Verschlüsselungen, aber eigentlich gibt es überhaupt nur eine Sicherheit. Einzig die Handschrift. Jedenfalls für das Wichtigste. Sie ahnen nicht, wie sympathisch mir das ist. Ich ärgere mich täglich über den Elektrokasten. In Ihrer Aktentasche befand sich also ein handschriftliches Unikat. Wir hatten am nächsten Tag eine interne Konferenz mit Mitgliedern der anderen europäischen Laboratorien. Mein Chef, Dr. Harpal Kapoor, war da eigentlich in der Verantwortung. Und unter normalen Umständen hätte er mich auch nie zum Kurier gemacht. Aber als er mich zu sich rief, sah er wirklich nicht gut aus. Er war blass unter seiner braunen Haut. Komisch, das gibt's wirklich. Mein Chef ist Inder, müssen Sie wissen. Ein Anfall mit Schwindel und Erbrechen. seine Migräne. Und dann sollten Sie mit der Tasche auf Reisen gehen. Geplant war, dass mich am nächsten Tag zwei Männer von unserem Sicherheitsdienst zum Konferenzort bringen. Zwei Männer vom Sicherheitsdienst? Diese Vorsichtsmaßnahmen kommen nicht von ungefähr. Unsere Mitbewerber sind zu vielem fähig. Ich hätte den Koffer am liebsten mit Handschellen an mich gekettet. Auch angekettete Taschen sind schon geraubt worden. Meist mit schmerzhaften Folgen für den Träger. Wann haben Sie die Tasche vermisst? Das ist es ja. Sie war weg, als ich das Büro noch gar nicht verlassen hatte. Einfach in Luft aufgelöst? Ja, nein. Es gab ein Durcheinander im Vorzimmer von Dr. Kapoor. Ich habe Ihre Tabletten, Dr. Kapoor. Frau Deitenbeck, erste Sekretärin von Dr. Kapoor, war mit einem Glas Wasser und Tabletten auf dem Weg zum Chef. Von mir aus kann der krepieren. Frau Smasal, ehedem Assistentin der Geschäftsführung, war gerade gekündigt worden. Deshalb räumte sie ihren Schreibtisch und packte einen Karton. Im Flur arbeiteten dazu drei Anstreicher, denen eben ein Eimer Farbe vom fahrbaren Gerüst gefallen war. Durch die offene Tür schwappte der Farbgeruch herein. Herr Brandenstein, nicht weglaufen. Dann kam Frau Deitenbeck aus dem Büro vom Chef zurück. Herr Brandenstein, ich brauche noch Ihre Unterschrift auf dem Reiseantrag. Zu allem Überfluss trat in diesem Augenblick auch noch Grazia ins Vorzimmer. Was ist denn hier los? Grazia? Grazia Santa Rosa, Betriebswirtin und Pharmazeutin, Kollegin und Freundin, ein Superhirn. Sie war mit einem Stoß Akten im Arm auf dem Weg zum Chef. Ah, Dr. Brandenstein, können Sie mir vielleicht kurz helfen? Doch bevor ich bei Grazia bin, drängt sich Frau Smasal mit ihrem Palmentopf zwischen uns. Darf ich hier bitte mal vorbei? Und fegt mit ihrer Palme die Akten aus Grazias Arm herunter. Oh, warten Sie, ich helfe Ihnen. Nee, danke. In dem Moment drängt sich noch unser Innendienstleiter, Herr Podolski, ins Zimmer. Ein hilfsbereiter Mann und bückt sich gleich, um den auseinandergefallenen Packen zusammenzuraffen. Herr Brandenstein, Ihre Unterschrift. Ich wende mich zu Frau Deitenbeck, beuge mich über den Antrag. Ja, und da muss ich den Koffer abgesetzt haben. Sie setzten ihn auf den Boden, an Ihr Bein gelehnt? Nein, er stand. Ein sehr schmaler, fester Koffer, abschließbar. Hier, den winzigen Messingschlüssel habe ich noch. Na, der bringt Ihnen den verschwundenen Koffer leider nicht zurück. Ich sah nur das Formular vor mir, las es noch einmal durch, was ich unterschreiben sollte. An sich vernünftig, diesmal leider weniger. Ich unterschreibe? Ich greife ohne hinzusehen nach links, dorthin, wo ich den Koffer abgestellt habe. Ich greife ins Leere. Zweifle an meinem Verstand. Sie haben den ganzen Flur verschmiert. Ich hab ja gesagt, der Flur ist zu eng. Man muss das Stockwerk schließen, wenn wir da arbeiten. Für den verschmierten Flur können Sie jetzt auch den abgegriffenen Türrahmen im Vorzimmer gleich mitmachen. Was? Ich trete vom Schreibtisch zurück, stoße mit dem Rücken gegen den Innendienstleiter, der mit einem der Anstreicher spricht. Herr Dr. Kapoor, bitte einen Moment noch. Der Karton ist ja schon fast voll. Aber Ihren Wasserkocher, den können wir dann auch oben drauf packen. Grazia Santa Rosa weg beim Chef. Frau Deitenbeck hilft jetzt Frau Smasal beim Räumen. Ich sehe diese sinnlosen Bilder gestochen scharf vor mir, nur das Köfferchen nicht. Und Sie haben niemanden im Raum darauf aufmerksam gemacht, dass Sie Ihren schmalen Aktenkoffer vermissen? Ich war ja wie vor den Kopf geschlagen in diesem Augenblick. Sie hatten Angst, Ihren Verlust publik zu machen. Mein Verhältnis zu Kapoor ist schwierig, um nicht zu sagen schlecht. Schlecht? Naja, ich muss mich eben mit ihm arrangieren. Arrangieren? Er schätzt keine Eigeninitiative, will alles unter Kontrolle behalten. Und dann das. Gerade eben hatte er mir das Papier übergeben und schon in seinem Vorzimmer musste ich danach suchen. Ich sehe mich also um im Büro, gucke zwischen die Möbelbeine, nichts. Ich frage wie beiläufig, während mir schon der Schweiß ausbricht, ob jemand das Ding gesehen hat. Bedauere, Sie sehen ja, ich bin beschäftigt. Von Frau Smasal konnte ich keine Unterstützung erwarten. Sie hatte ihren Prozess auch aufgrund meiner Aussage verloren. Sie ist unzuverlässig, unfreundlich, oft krank. Man sieht sich immer zweimal. Frau Deitenbeck war sehr nett, aber noch schlimmer. Hatten Sie überhaupt eine Tasche dabei? Schauen Sie doch noch mal in Ihrem Büro nach. In meiner aufkommenden Panik hob ich Frau Smasals Müllsack aus dem Papierkorb, aber der war federleicht. Interessieren Sie sich immer noch für meine Korrespondenz, Herr Dr. Brandenstein? In diesem Moment kam Kapoor heraus, noch etwas grüner im Gesicht als zuvor, sah niemanden an und strebte der Tür zu. Entschuldigen Sie mich bitte. Dr. Kapoor, warten Sie. Ihm folgte Grazia Santa Rosa mit höflicher Mitleidsmiene. Was machen Sie da, Herr Brandenstein? Jetzt wäre der Augenblick gewesen, meinen Verlust zu melden. Aber es war geradezu ein Zwang in mir, alles noch viel schlimmer zu machen. Ich habe den Boden zentimeterweise abgeschnüffelt, als könnte da mein Köfferchen plötzlich doch noch ganz unschuldig vor mir stehen. Vor den beiden Damen habe ich mich rundum lächerlich gemacht. Wollen Sie mir vielleicht auch noch anhängen? Ich hätte Ihre Tasche versteckt. Keine Sorge. Das Haus verliert nichts. Wenn sie auftaucht, bekommen Sie sofort Bescheid. In meiner Not bin ich dann meiner Kollegin Santa Rosa hinterher. Sie vertritt den Chef und hat für mich schon manches aufgefangen. Wir müssen jetzt zwei Dinge miteinander abwägen. Zum einen, wie du aus dem Schlamassel herauskommst, zum anderen das Wohl der Firma. Wir alle haben wahrscheinlich nicht viel davon, wenn hier von außen ermittelt werden sollte. Wenn deine Tasche tatsächlich von einem unserer Konkurrenten gestohlen worden sein sollte, dann bedeutet das vor allem eins: ein Riesenverlust für die Meyerheim Laboratories mit entsprechenden Abstürzen an der Börse und bei unseren Investoren. Es gibt Dinge, die keinesfalls passieren dürfen. Und das gehört dazu. Ja, du Armer, jetzt hat es vielleicht dich getroffen, aber ich spreche auf jeden Fall mit Kapoor. Ich werde dir helfen. Nur zaubern kann ich leider nicht. Am nächsten Tag ließ er mich zu sich rufen. Ich bin durch Grasse unterrichtet. Ich bin davon überzeugt, sie hat mit Engelszungen gesprochen. Kapoor allerdings war doch sehr voreingenommen. Hören Sie, ich bin Ihr Vorgesetzter und muss deshalb auch Ihre Fehler ausbaden. Aus tief umschatteten Augen starrte er mich an. Seine Augäpfel waren gelb und rot geädert. Ich weiß, dass Sie gerne an meiner Stelle säßen. Aber als ich heute früh den Partnern erklären musste, warum die interne Konferenz nicht stattfinden kann, da wären Sie nicht gerne an meiner Stelle gewesen. Es kam aber noch viel schlimmer. Nach kürzester Zeit war die Geschichte in der ganzen Firma bekannt. Ja, die verlorene Aktentasche. Sofort formierten sich die ersten Wortführer gegen mich. John Bradley, Mutter Deutsche, kaum Akzent. Brandenstein ist der geborene Geschichtenerzähler. Dabei weiß doch jeder, dass er weg will, seitdem er den Job nicht von Kapoor bekommen hat. Es nimmt ihn nur keiner. Jeder Headhunter weiß, dass Brandenstein sich wie sauer Bier in der Branche anbietet. Solche Behauptungen sind eine besondere Infamie. Vollkommen erlogen, aber unüberprüfbar. Und es kommt noch doller. Und dann denkt er sich vermutlich, wenn er nicht allein kommt, sondern mit einem Einstandsgeschenk in der Hand, dann wird er vielleicht attraktiver. Wartet mal, wie schnell er jetzt hier weg ist und wo er dann auftaucht. Mein Tipp, Südkorea. Wartet mal, wie schnell er jetzt hier weg ist und wo er dann auftaucht. Mein Tipp, Südkorea. Die gute Frau Deitenbeck hat natürlich auch einen gewissen Spaß daran, Sachen weiterzutragen, die dem anderen einen Stich versetzen, aber immer noch besser als nichts mitzukriegen. Und dann haben Sie sich zur Anzeige entschlossen? Ja. Danach war ich dann so in Panik, dass ich für mich nur noch einen Ausweg sah. Ich musste Anzeige wegen Diebstahls erstatten. Sonst wäre mein Ruf doch endgültig ruiniert. Was sagen Sie? Ich hab doch recht. Sie scheinen zu zweifeln. Weniger ich als Grazia. Sie war sehr ärgerlich, als ich ihr davon erzählte, von meinem Alleingang. Dem Chef werde das nicht gefallen. Und das stimmt. Es gefiel ihm ganz und gar nicht. Irgendwie kann einem der Mann ja richtig leid tun. Ja, sogar dem Haas. Der hat ja sonst oft sowas Ironisches. Das hat er hier ganz gelassen. Noch einen Kaffee? Nee, ich nehme jetzt eine Brühe. Ist ja schon fast Mittag. Aber der Haas hat doch nicht nur mit dem Brandenstein gesprochen, oder? Natürlich. Am nächsten Tag stand er bei dem Chef vom Brandenstein auf der Matte. Aber Dr. Kapoor ließ den Kommissar seinen Widerwillen spüren. Ich lasse das kleine Gerät hier bei unserem Gespräch mitlaufen, nur dass Sie es wissen. Muss das sein? Ich kann Sie auch ins Kommissariat bestellen. Sie müssen doch verstehen, dass ich diese Anzeige für keine gute Idee halten kann. Brandenstein hat uns in beträchtliche Verlegenheit gebracht und will damit offenbar fortfahren. Aber wenn der Aktenkoffer entwendet wurde, dann rechtfertigt das doch durchaus eine polizeiliche Nachforschung. Sie wissen nicht, wie heikel das Umfeld ist, in dem wir uns hier bewegen. Es geht bei unseren Forschungen um sehr viel Geld, Herr Kommissar. Voraussetzung dafür ist zunächst das Vertrauen in unsere Kompetenz. Vertrauen ist unser Kapital. Dass Dr. Brandenstein den Aktenkoffer auf dem kurzen Weg von diesem Arbeitszimmer in mein Vorzimmer bereits nicht unter Kontrolle hatte, alleine das ist schon ebenso schlimm wie die Tatsache, dass wir nicht wissen, in welchen Händen sich diese Tasche jetzt befindet. Dr. Brandenstein sieht sich wohl nicht nur dem Vorwurf der Sorglosigkeit, sondern auch einem besonderen Misstrauen ausgesetzt. Das mag sein. Dr. Brandenstein hat vor allem Schwierigkeiten damit, sich Anordnungen von Vorgesetzten zu fügen, wenn die Diskussion für abgeschlossen erklärt worden ist. Anstatt den Koffer schnell wieder zu beschaffen, muss der Staub aufwirbeln. Aber Ihnen muss doch auch an einer Aufklärung der Sache gelegen sein. Meinen Sie, ich würde nicht meine Vorsichtsmaßnahmen ergreifen? Das wäre verantwortungslos gegenüber unseren Investoren. Es ist richtig, ich habe ihm ein extrem wichtiges Dokument übergeben. Aber dieses Dokument ist unvollständig. Brandenstein weiß das nicht, denn er ist kein Naturwissenschaftler. Diese Ergänzung habe ich bei meinem Migränenanfall Frau Santa Rosa anvertraut. Sie ist die Zuverlässigkeit in Person. Die kaum verhohlene Gereiztheit von Dr. Kapoor vermochte Kommissar Haas nicht wirklich zu besänftigen. Danach suchte er Grazia Santa Rosa auf, mit der lief das Gespräch viel angenehmer. Grazia Santa Rosa, ganz schön prätentiöser Name. In Deutschland aufgewachsene Italienerin. Als Naturwissenschaftlerin keinesfalls der Typ Marie Curie, vielmehr auffallend elegant. Vielleicht ein wenig zu nachdrücklich mit ihren blonden Locken beschäftigt, die ihr von Zeit zu Zeit in die Stirn fallen. Ich arbeite schon länger mit Dr. Brandenstein zusammen. Ist ein sehr loyaler, fähiger Kollege. Aber leider stimmt die Chemie zwischen Dr. Kapoor und ihm nicht. Bevor er kam, hatte Brandenstein erheblich größere Entscheidungsspielräume. Aber natürlich entscheidet der Chef, wie er die Abläufe gestalten will. Männer haben es doch oft nicht so leicht, mit einer solchen Situation umzugehen. Und Sie? Zwischen Kapoor und mir hingegen gibt es keine Störung. Vielleicht wäre Dr. Kapoor gar nicht unglücklich, wenn Herr Dr. Brandenstein wegen dieser Geschichte am Ende gehen müsste. Darüber will ich nicht spekulieren. Ich komme nur plötzlich auf diesen Gedanken, weil er mir sagte, er habe ihm das fragliche Dokument nicht in Gänze übergeben. Als ob er schon ahnte, dass die Übergabe irgendwie nicht gelingen werde. Das hat er Ihnen gesagt? Ja, seltsam. Ich meine, er kann selbstverständlich entscheiden, was er weitergibt. Sie wussten also davon? Ja. Das ist ein neues Verfahren, das sich Dr. Kapoor und ich ausgedacht haben, damit uns eben solche Fälle am Ende nicht gefährden. Ich meine, eigentlich sind das Interne, die unser Problem nicht berühren. Er hat Ihnen die andere Hälfte des Dokuments anvertraut. Na, dann wissen Sie ja, warum ich das nicht weitersagen konnte. Es wäre eine weitere Demütigung für ihn gewesen. Eine Demütigung? Wäre Dr. Brandenstein nicht unendlich erleichtert, wenn er wüsste, dass alles nur halb so schlimm ist? Sie loben doch Ihr Vertrauensverhältnis. Man darf das nicht übertreiben. Es ist ein sehr gutes, rein kollegiales Verhältnis. Aber bestand da nicht gerade die Versuchung für Sie, ihm zu sagen, dass der Schaden vielleicht nicht ganz so groß ist, wie er es befürchtet? Ich kann da Dr. Kapoor nicht vorgreifen. Er schätzt Eigenmächtigkeiten überhaupt nicht. Im Übrigen ist auch die eine Hälfte des Papiers schon aufschlussreich für den Fachmann. Verfahren. Und wo hat der Haas dann seinen Keil angesetzt? Als Pedant hat er auch einen Hang zum Systematischen. Er arbeitet gern mit einem großen Blatt Papier, mindestens DIN A3. Darauf hat er in dem Fall den Grundriss vom Vorzimmer vom Kapoor bei Meierheim gezeichnet. Die Schreibtische für die Sekretärinnen, an der Wand ein schwarzes Ledersofa, Glastisch, zwei Sessel, die Tür zum Flur, die Tür vom Chefzimmer. Rot hat er dann eingezeichnet, wo der Brandenstein bei seiner Unterschrift gestanden hat. Links neben ihm den Aktenkoffer, ein schmales, kleines Rechteck. Es hilft ja alles nichts. Entweder hat ein Gespenst die Tasche weggenommen oder eine von den Personen, die im Zimmer waren. Die Sekretärinnen Deitenbeck und Smasal, der Innendienstleiter Podolski, der Anstreicher Deltschew, Frau Santa Rosa oder am Ende gar noch Dr. Kapoor selbst. Wie sagte ich immer, es ist verboten, zu Beginn irgendetwas auszuschließen, schon gar nicht wegen Unwahrscheinlichkeit. Unwahrscheinlich ist gar nichts. Aber gar nicht so leicht, sich Frau Deitenbeck als Taschendiebin vorzustellen. Ich werde noch verrückt mit dieser Tasche. Der Brandenstein ist ein lieber Mann, aber wenn ich von dem was brauche, muss ich ihn regelrecht mit Gewalt stellen. Hinter seiner Unterschrift für den Reiseantrag war ich schon eine Woche her. Und er die ganze Zeit wie ein Tiger im Zimmer rum und überall drunter geschaut. Frau Deitenbeck, es war ja viel los in dem Augenblick. Wenn Sie noch mal auf meine Zeichnung schauen. Ach, das ist ja mein Büro. Genau. Die Tür zum Flur stand offen. 7 Leute auf einmal anwesend. Und dann hat der Herr Brandenstein seinen Aktenkoffer vermisst. Oder war da noch jemand, den wir vergessen haben? Also ich erinnere mich an niemanden. Fragen Sie doch mal den Herrn Podolski, den Innendienstleiter. Also ist der Haas mit seiner Zeichnung zu dem Podolski. Der war mitteilsam und wach. Verblüffend, wie gut er sich an die Situation erinnern konnte. Ich war ja nur da, weil die Anstreicher den ganzen Flur verschmiert hatten. Und ich wollte, dass sie als Kompensation den abgegriffenen Türrahmen im Vorzimmer dafür jetzt mitmachen. Aber da war ein Gedränge in dem Raum. Dann hat die Frau Smasal mit einer Palme im Arm der Frau Santa Rosa ein Packen Papiere aus den Händen geschlagen. Ich bück mich natürlich sofort und wäre dabei beinahe mit dem Kopf vom Herrn Brandenstein zusammengeknallt, der auch aufheben helfen wollte, sich dann aber wieder schnell weggedreht hat, als er gesehen hat, dass ich schneller war. Ich sammle also die Papiere zusammen und will ihr tragen helfen. Nein, sie will lieber selber tragen. Also gebe ich den dicken Packen der Frau Santa Rosa zurück. Zugleich fragt mich die Frau Smasal, ob ich ihren Karton herunterbringen kann. Da hatte sie ihren Wasserkocher und viel Papier drin. Ja, der Karton war richtig schwer, aber man ist ja Kavalier, auch wenn die Frau ziemlich eingebildet ist. Könnte in dem Karton eine Aktentasche gewesen sein? Hätte die da reingepasst? Ein bisschen knapp wäre es schon gewesen, aber die Pappe war ein bisschen eingerissen. Obendrauf lag jedenfalls etwas wackelig der Wasserkocher. Sie kam mit ihrer Pflanze hinterher. Ich sag zu ihrem Aufzug, na, haben Sie ein bisschen Abschiedsschmerz? Abschiedsschmerz? Ich mach 3 Kreuze, wenn ich hier weg bin. Der Kommissar kam jedenfalls ziemlich aufgekratzt und inspiriert ins Büro zurück. Er hatte eine erste Theorie, wie der Koffer unbemerkt das Vorzimmer hatte verlassen können. Vielleicht ist die Aktentasche vor aller Augen in dem Pappkarton von dem hilfsbereiten Herrn Podolski herausgetragen worden. Und Frau Smasal triumphierend hinterher. Gibt es nicht sogar ein Motiv? Sie tat erleichtert, aber sie hatte aus der Firma regelrecht heraus geklagt werden müssen. Und dazu kam alles, was ihr vorgeworfen wurde, hauptsächlich von Dr. Brandenstein. Nach Wirtschaftskriminalität klang das erstmal nicht mehr. Eher nach Rache. Komisch. Dr. Kapoor weint gar nicht richtig über das Verschwinden seiner kostbaren Formel. Vielleicht gibt es hier eine Verbindung zwischen Kapoor und Smasal. Was sage ich immer? Niemals das Unwahrscheinliche ausschließen. Ich nehme an, die Dame hat jetzt viel Zeit für mich. Dann meldete sich plötzlich ein aufgeregter Dr. Brandenstein bei mir am Telefon. Darf ich noch schnell vorbeikommen? Es ist ja jetzt wahrscheinlich kurz vor Büroschluss bei Ihnen. Klar, habe ich gesagt. Wir gehen hier im Geschirr. In der freien Wirtschaft halten Sie sich wohl für die Einzigen, die arbeiten. Als Brandenstein dann da war, sah er bleich und angespannt aus und legte wortlos einen Umschlag auf den Schreibtisch. Bitte lesen Sie, obwohl ich jetzt vielleicht einen großen Fehler mache. In Maschinenschrift adressiert. Erpresserbriefe wie dieser sind in der Abteilung Wirtschaft nichts Neues. Auch die Mischung aus Sachlichkeit und verstecktem Hohn. Verehrter Herr Dr. Brandenstein, vermissen Sie etwas? Sollten Sie das Bedürfnis haben, wiederzufinden, was Ihnen fehlt? So kommen Sie morgen pünktlich um Mitternacht mit Ihrem Fahrrad in den Grüneburgpark. Deponieren Sie im 6. Papierkorb vom Eingang aus ein mit Klebeband verschlossenes Paket mit 50.000 Euro in gebrauchten 200-Euro-Scheinen. Verlassen Sie den Park wieder und kehren Sie pünktlich eine halbe Stunde später wieder zu dem Papierkorb zurück. Vertrauen Sie uns. Es bleibt Ihnen auch nichts anderes übrig. Dieses Schreiben ist in einem automatischen Verfahren hergestellt und trägt deshalb keine Unterschrift. Der Kommissar übergab mir den Brief mit der Anweisung, ihn erkennungsdienstlich bearbeiten zu lassen. Obwohl ich damit keine Erwartungen verbinde. Der Autor wird schon aufgepasst haben. Interessant ist etwas ganz anderes. Bitte was? Der Betrag. 50.000? Wie mir bisher alle, einschließlich ihrer selbst, versichert haben, handelt es sich doch sozusagen um das Geheimnis der Meyerheim Laboratories. Das müsste doch eigentlich millionenschwer sein. Aber dafür wäre ich wohl die falsche Adresse. Eben, obwohl Sie gewiss gut verdienen. Nicht gut genug. Die Sache sieht für mich immer mehr so aus, als ob sie mit einem brancheninternen Konkurrenzkampf nichts zu tun hätte. Vielleicht weiß der Autor dieses Briefes gar nicht genau, wie wertvoll der Tascheninhalt ist. Dennoch, wir sollten darauf eingehen. Ich fürchte, Herr Dr. Brandenstein, wir müssen Ihnen eine lästige Prozedur zumuten. Schlimmer als jetzt kann es nicht mehr werden. Ich komme schon so gegen 10 Uhr abends zu Ihnen. Wenn Sie kurz vor 12 aufbrechen, bleibe ich in Ihrer Wohnung im Dunkeln zurück. Sie sind nicht bei der Übergabe dabei? Keine Sorge. Sie sind auf der ganzen Strecke bis in den Park unter Beobachtung. Sie bekommen ein von uns bearbeitetes Paket mit auf den Weg, das den Erpresser beschäftigen wird. Was ist mit dem Geld? Kein Geld. Aber was wird der Erpresser machen, wenn er den Betrug merkt? Sie können ganz beruhigt sein. So weit wird es nicht kommen. Wenn er beginnt, das Paket zu untersuchen, hat er längst Gesellschaft. Und die Frau von dem Brandenstein, die wartete dann mit dem Haas in der Wohnung? Nee. Frau Brandenstein war bei ihrer kranken Mutter in Wiesbaden. Sehr zur Erleichterung ihres Mannes. Sie war leicht in Panik zu versetzen. Deshalb sollte sie ihren Göttergatten nicht im Zustand einer solchen Hilflosigkeit erleben. Wann sind Männer mal nicht in einem solchen Zustand? Unser Kommissar Haas. Jedenfalls manchmal. Denn kaum war der Brandenstein weg, kam ihm der Bradley in den Sinn. Er stellte ihn frei, ihn in seinem Dienstzimmer oder in dem Café gegenüber von Meierheim zu treffen. Der zog das Café vor. Ein Windhund, dickes Haar, im Nacken ziemlich lang, noch nicht alt, sieht aber schon ziemlich mitgenommen aus. Brandenstein ist ehrgeizig. Der will ganz hoch hinaus. Er wollte als Shootingstar der Abteilung Business Relations International auf Kapurs Stuhl, obwohl er ohne Pharmaziepromotion kaum jemals dorthin gekommen wäre. Trotzdem hat er vorsorglich schon mal damit angefangen, anderen ein Bein zu stellen. Mit anderen? Meinen Sie da vielleicht sich selbst? Gibt es da vielleicht eine ungeklärte Rechnung? Quatsch, ich reime mir da nur ein paar Sachen zusammen. Was da wäre? Brandenstein will gehen, von Kapur kriegt er ein Zeugnis, mit dem er überhaupt nichts anfangen kann. Er muss sehen, dass er in dem neuen Job etwas mitbringt. Der würde sogar die Steuer-CDs der Firma verhökern. Seine Assistentin, die Smasal, hat er mit tückischen Methoden hier rausgedrängt. Die ist ihm dabei sicher keine Hilfe. Ein fataler Verein, diese Meierheim Laboratories. Wie meinen Sie das? Der verschlagene Dr. Kapur an der Spitze, daneben Santa Rosa. Miss Perfection, Miss Untouchable, Miss Iceberg. Die einzige, über deren Privatleben nichts herauszubekommen ist. Obwohl schon jeder mal hinter ihr her war. Auch Brandenstein. Ach so. Ja, mit tropfenden Mundwinkeln. Schließlich hat er eben dann doch irgendwann aufgegeben und irgendeine harmlose Schnecke geheiratet. Signora Santa Rosa war wohl ein paar Schuhnummern zu groß für ihn, oder besser, er war zu klein. Und Sie? Gehören Sie auch in die Verehrerschar? Er hat ihn dann wohl mit so einem vielsagenden Blick angesehen, à la der Kavalier genießt und schweigt. Es gibt diese Intriganten um der Intrige willen, ohne eigentliches Ziel. Aber es kommt noch besser. Unser Kommissar saß mit dem Rücken zum Fenster, hinter ihm das Meierheim-Bürohaus, die untergehende Sonne spiegelte sich in der Glasfassade, Bradley kniff die Augen zusammen und blinzelte. Er verzerrte seine Miene. Haas glaubte erst wegen der Sonne, aber dann sah er sich um. Aus dem Bürohaus kam, langsam und sicher, in langem Kaschmirmantel, der ihre Überschlankheit betonte, Frau Santa Rosa auf das Café zu und versäumte sogar im Gehen nicht, die ihr ins Gesicht gefallene Haarsträhne beiseite zu schieben. Das hat Ihnen der Haas alles erzählt. Ein bisschen Fantasie hat man ja auch. Frau Santa Rosa öffnete jedenfalls ohne Zögern die Tür und wandte sich zu ihrem Tisch. Sie haben mir nicht gesagt, dass Sie hier Versammlungen abhalten wollen. Hallo, Grazia. Jetzt sind Sie offenbar beim Poliziotto an der Reihe. Ich verschwinde Frau mal. Frau Santa Rosa, welche Überraschung. Und, Kommissario, nehmen Sie nicht allzu ernst, was ich Ihnen gesagt habe. Ciao. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Was für eine Frage, nichts lieber. Ich wollte Ihr Gespräch keinesfalls stören. Wir waren ohnehin fast fertig. Herr Bradley ist ein sehr fähiger Mitarbeiter. Die deutsch-englische Herkunft ist ein großer Vorteil. Aber für das Klima im Haus ist er nicht immer die größte Hilfe. Weil er gerne über die Kollegen redet? Es ist einfach so, dass ich gegenüber Dr. Brandenstein Verantwortung empfinde. Als Vorgesetzte wohlgemerkt. Er hatte es schon vor dem Zwischenfall nicht leicht und jetzt ist alles noch viel schwieriger für ihn geworden. Wenn das so weitergeht, werden ihm alle seine Leistungen nichts mehr nützen. Gegen üble Nachrede oder Mobbing kann man sich nur sehr schwer schützen. Halten Sie es für möglich, dass Brandenstein eine Falle gestellt worden ist? Wer sollte ihm eine Falle stellen? Will Dr. Kapur ihn nicht gern loswerden? Dr. Kapur ist ein höchst ehrbewusster Mann. Er würde Brandenstein nur mit offenem Visier bekämpfen, nicht mit schmutzigen Tricks. Bradley hätte ich sofort einen bösen Practical Joke zugetraut, aber der war ja nun einmal nicht im Zimmer. Und Frau Smasal? Frau Smasal hat ein problematisches Verhältnis zur Wahrheit, gerade wenn es um Brandenstein geht. Aber seine Tasche klauen, das traue ich selbst ihr nicht zu. Ich kann leider nicht ausschließen, dass er die Tasche einfach verschusselt hat. In der letzten Zeit ist es mehrmals zu solchen Ausfällen gekommen. Umso unglücklicher diese Anzeige. Ich fürchte, er kommt dadurch nur vom Regen in die Traufe. Grazia Santa Rosa sah das ganze Problem offenbar allein in der Person Brandensteins. Das spurlose Verschwinden des Aktenkoffers beschäftigte sie gar nicht. Aber es kommt noch dicker. Eben noch selbst über Mobbing und üble Nachrede schwadroniert, dann haut sie 5 Minuten später in die gleiche Kerbe. Der vielfach überforderte Mann hat wahrscheinlich einfach aus Zerstreutheit den Aktenkoffer irgendwo stehen lassen. Und weshalb glauben Sie das? Brandenstein hat kein Wort von seinem Verlust gesagt, als ich mit dem leidenden Kapur das Vorzimmer durchquerte. Er war ja noch mit Suchen beschäftigt, aber Sie haben eben etwas anderes gesagt, das mich sehr interessiert. Ja? Vielfach überfordert. Brandenstein führte eine offenbar nicht einfache häusliche Beziehung. So. Ich habe das nur indirekt mitbekommen. Die beiden haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit geheiratet. Was war so schwierig bei dem Paar? Seine Frau hat wohl für seine berufliche Anspannung nicht viel Verständnis. Der Kommissar hat dann, weil er gerade schon mal in der Nähe war, jetzt auch dem Innendienstleiter noch einen Besuch abgestattet. Er meinte, es wäre sträflich, die Anstreicher unbeachtet zu lassen. Mit ihrem Gerüstwagen hatten sie immerhin den halben Flur unpassierbar gemacht. Eigentlich kommt hier niemand ohne Besucherausweis rein. Hier ist jedes zweite Wort Sicherheit, aber für Handwerker gilt das irgendwie nicht. Die trampeln einfach durch und Dreck wegmachen gibt's auch nicht. Die tun exakt nur, was vereinbart ist. Was bedeutet das in dem Fall? Er sollte im Vorzimmer noch mal mit dem Pinsel über die Tür drüber gehen. Aber ich habe ihn kaum dazu gekriegt, sich die Sache wenigstens mal anzusehen. Dienst nach Vorschrift haben wir hier wahnsinnig schnell gelernt. Also schickte ihn der Innendienstleiter Podolski weiter zu der Firma Rhombus Innendekoration. Von dort wurde unser Kommissar zu dem Vorarbeiter, der 2 Tage zuvor die Arbeiten bei Meierheim koordiniert hatte, auf eine nahegelegene Baustelle weitergeschickt. Ein Bulgare namens Dimitri Deltschew. Was soll denn ein wildfremder Anstreicher mit dem Fall zu tun haben? In der Werkspionage geht es oft um das Einschleusen von Personal. Von Leuten, die immer anwesend sind, ohne wahrgenommen zu werden. Reinemache Frauen, Fahrer, Sekretärinnen. Warum nicht also auch Anstreicher? Ja, Meierheim, keine gute Baustelle. Da soll man immer arbeiten ohne Stören. Wie geht das ohne Stören? Dann wird mal Farbe verkleckert und Frau schimpft gleich, meine Hand ist schmutzig. Der Flur ist zu eng. Man muss das Stockwerk schließen, wenn wird gearbeitet. Herr Podolski sagt, er hätte Sie an dem Morgen in Kapurs Vorzimmer geführt. Ja. Der Mann wird plötzlich, dass wir drinnen auch noch mal drüber gehen sollen. Das machen wir grundsätzlich nicht. Wir halten uns an den Kostenvoranschlag, nur vereinbarte Arbeiten ausführen. Und dann die vielen Leute im Zimmer, ich hab gleich abgewinkt. Eigentlich hätte sich Haas subito Deltschews Daten kommen lassen müssen. Was der in Bulgarien gemacht hat, wie lange der in Firma Rhombus tätig war und so weiter. Aber der hat dann nur abgewunken. Wäre der Deltschew ein Agent der Konkurrenz, hätte er nicht begierig sein müssen, das Büro zu betreten? Ich schließe eine Beteiligung der Anstreicher erst einmal aus, bis zum Erweis des Gegenteils. Der Abend war gekommen. Der Kommissar fuhr zur Wohnung von Brandenstein und verkabelte ihn, damit er später, wenn Brandenstein zur Geldübergabe unterwegs war, immer mit ihm in Kontakt bleiben könnte. Eine Weile warteten sie noch stumm, bis plötzlich das Telefon klingelte. Nehmen Sie ruhig ab. Wir zeichnen über Ihr Funkmikrofon auf. Anna-Sophie hier. Hallo, Schatz. Du? Wen hast du denn erwartet? Niemand. Es ist nur ich. Ich bin fix und fertig. Ich gehe früh ins Bett. Gab's was Besonderes? Nein. Also nichts Besonderes. Aber das Tägliche ist schon anstrengend genug. Brandenstein schämte sich hörbar, seine Frau vor einem Zeugen zu belügen. Dabei würde man denken, hätten Männer einige Übung da drin. Und wie ging's weiter? Es ist soweit. Wir löschen jetzt das Licht und Sie fahren los. Bedenken Sie, dass Sie keinen Augenblick unbeobachtet sind. Gut, das ist beruhigend. Brandenstein besaß ein teures Rennrad. So eins, das sich die Männer jetzt gerne in den Korridor stellen, wie eine zeitgenössische Skulptur. Können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie sehr gut. Verdammt! Sprechen Sie ganz leise! Sie wollen doch nicht, dass der Erpresser merkt, dass Sie verkabelt sind. Der Weg zum Park führte durch stille Straßen. Nur an einer Ecke war noch eine Bar geöffnet. Soeben verließen sie einige Gäste. Ich glaube, ich habe gerade eben Bradley gesehen. Verfolgt er Sie? Nein, er ist mit ein paar Leuten gerade aus einer Bar getorkelt. Ignorieren Sie ihn und fahren Sie weiter. Bald knirschte der Kies des Parkweges unter seinen Reifen. Komischerweise beruhigt es mich keineswegs, die ganze Zeit von unsichtbaren Augen verfolgt zu werden. Seien Sie jetzt still und zählen Sie die Papierkörbe. Hier der sechste. Moment, ist das wirklich der sechste? Ja. Lassen Sie das Päckchen jetzt in den Papierkorb gleiten und kommen Sie umgehend nach Hause zurück. Er drehte also sein Rad um und fuhr durch den dunklen Park zurück. Bradley stand wohl mit einer Gruppe von Rauchern immer noch vor der Bar. Ich habe jetzt Bradley eindeutig erkannt und er lacht. Der lacht mich aus. Das muss nichts mit dem Fall zu tun haben. Aber sollte er sich später im Park das Geld holen, haben wir ihn. Zu Hause erwartete ihn Haas stoisch im Dunkeln auf dem Sofa. Eins kann unser Kommissar wirklich. Warten. Ohne ein Bedürfnis nach Ablenkung. Bewundernswert erwachsen. Mein Mann muss dann immer gleich an irgendwelchen Maschinchen herumdrücken. Ja, da ist unser Kommissar anders. Ich hoffe, Sie haben alles unter Kontrolle. Keine Sorge. Ich war in Funkkontakt mit dem Park. Da hat sich bisher nichts getan. Kommen Sie, ich entkabele Sie wieder. Danke. Ich weiß nicht, was Sie von mir halten, aber ich bin im Moment sehr dankbar für Ihre Gegenwart. Übrigens, kaum dass Sie aus dem Haus waren, ist im Treppenhaus eine Tür gegangen. Eins tiefer. Wer wohnt da? Eine einsame alte Dame, die ich oft wochenlang nicht sehe. Beide sprachen leise, als müssten sie vermeiden, dass jemand mithörte. Der Kommissar blieb noch eine volle Stunde, aber der Erpresser hatte sich bis dahin nicht gezeigt. Darf man nun aufatmen oder ist das ein schlechtes Zeichen? Gegen 2 Uhr früh verließ der Kommissar Brandenstein. Eigenartigerweise ließ er die diskrete Überwachung des Hauses nicht sofort aufheben. Keiner wusste, was sich Haas davon versprach. Wofür ließ er die Kollegen weiter in der Kälte warten? Aber kaum war er im Kommissariat, da rauschte es in der Funkstrecke. Die Person hat soeben das Haus verlassen. Auf dem Fahrrad. Sollen wir folgen? Unbedingt! Brandenstein ist verdammt schnell unterwegs. Alleine wegen der roten Ampeln könnten wir ihm den Führerschein für ein paar Monate abnehmen. Bleiben Sie unauffällig an ihm dran. Er hat offenbar sein Ziel erreicht. Er hat am anderen Flussufer an einem neuen großen Apartmenthaus gehalten. Er scheint sich da gut auszukennen. Jedenfalls ist er schon im Gebäude. Lesen Sie mir die Namensschilder an der Klingelanlage vor. Das ist eine Tür mit einem Code. Brandenstein kennt wohl den Code. Er hat jedenfalls nicht geklingelt. Also die Namen. Bitte. Alvarez, Welte, Barbuda, Bergfleet, Teplitsch, Santa Rosa. Stopp. Santa Rosa? Ja. Damit war die Hoffnung auf irgendeine Nachtruhe für unseren Kommissar leider erst einmal vorbei. Es dauerte bis 7 Uhr morgens, bis Brandenstein endlich wieder aus dem Haus kam. Mit seiner vertrauensvollen Chefin hatte er wohl so manches durchzusprechen. Zum Glück war ja seine Anna-Sophie nicht zu Hause. Hatte wohl ein großes Trostbedürfnis. Ich gebe zu, mich hat diese Wende in dem Fall überrascht. Die Santa Rosa hatte so ruhig von der professionellen Distanz zu ihm gesprochen. Ist ja fast ein Gesetz. Wer unaufgefordert seine Korrektheit beteuert, hat dazu meist wenig Anlass. Ja. Ich hatte offen gestanden zu diesem Zeitpunkt Frau Santa Rosa im Verdacht, mit Kapoor zusammenzuwirken, um Brandenstein aus der Firma zu drängen. Und dann schien plötzlich aber doch alles noch viel komplizierter zu sein. Nehmen Sie noch was? Wenn Sie so fragen, ein Kakao ist wie Nachtisch. Gern. Und wie ging der Fall nun zu Ende? Kommissar Haas bat mich, die Smasal anzurufen. Begeistert war sie nicht, als ich sie am Apparat hatte. Warum? Wegen der Kündigung musste Frau Smasal umziehen und sie stand noch inmitten der Kartons, als Haas bei ihr aufkreuzte. Es sieht hier noch schrecklich aus. Kein Problem. Mein Schreibtisch sieht schlimmer aus. Ah, ist das vielleicht der Karton mit Ihren Sachen aus dem Büro? Ja, der wurde soeben vom Kurierdienst überbracht. Podolski war so freundlich. Mein Aktenkoffer ginge zur Not knapp herein. Ich habe keine Geheimnisse. Es ist typisch für Dr. Brandenstein, dass er mir bis zum Schluss was anzuhängen versucht. Herr Dr. Brandenstein ist ja ganz unschuldig. Das waren wir, die auf diese Idee gekommen sind. Ach. Ein Aktenkoffer kann sich doch nicht einfach unsichtbar machen. Für mich schon. Ich habe ihn nicht gesehen. Für mich war dieses Suchmanöver nur eine weitere von den Hysterien von Brandenstein. Mein schlechtester Chef. Vom ersten Tag an gab's Krach. Der buckelt nach oben und tritt nach unten. Radfahrer eben. Das tut er ja auch jede freie Minute. Es ist doch eigentlich vernünftig, wenn ein junger Mann sich fit hält, oder nicht? Jung? Für sein Alter müsste er bei Meyerheim schon weiter sein. Zumal er alle Mittel eingesetzt hat. Sie sagen das so beziehungsreich. Alle Mittel. Jetzt kann ich ja darüber sprechen. Also mich interessiert grundsätzlich nicht, wer mit wem im Bett liegt. Die Deitenbeck ist da ganz groß drin. Tut aber immer auf die ganz verständnisvolle Tour. Ohne mich. Hat irgendwer aus dem Büro Ihnen gegenüber etwa eine Andeutung gemacht, dass Brandenstein mit Grazia Santa Rosa ein Verhältnis hatte? Sehen Sie, niemand. Weil ich dicht gehalten habe. Ihre Diskretion ist bewundernswürdig. Die beiden haben das perfekt organisiert. Niemand hat was mitgekriegt. Ich kann ihr nichts dazu, wenn ich die beiden in Berlin, wo ich meinen Bruder besucht habe, händchenhaltend aus einem Hotel kommen sehe. Er hat mich natürlich nicht bemerkt. Ich war für ihn gar nicht existent. Aber sie hat meinen Blick aufgefangen. Am nächsten Montag hat sie mich in ihr Büro bestellt. Zunächst Business as usual. Aber dann sagte sie plötzlich... Hatten Sie ein erholsames Wochenende in Berlin? Ich hätte Sie gern zu einem Drink eingeladen, aber das hat diesmal leider nicht gepasst. Sie hat mich überfahren und so stotterte ich ein bisschen rum. Ich habe mich früher manchmal gefragt, ob es möglich wäre, zu Ihnen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Aber jetzt sieht es ja leider so aus, als würden Sie uns verlassen. Wenn ich jetzt tatsächlich gehen muss, dann liegt das vor allem an Dr. Brandenstein und seinen Unterstellungen. Ja, er kann undiplomatisch sein. Auch schroff. Ich weiß das zu gut. Sie tat, als sei sie meine Leidensgenossin. Ihre Art passte mir gar nicht. Ihre Sternzeichen passen einfach nicht zueinander. Da muss man im Grunde dankbar sein, wenn es vorüber ist. Ganz so dankbar bin ich nicht. Denn wie stehe ich nun da? Wahrscheinlich mit verheerender Beurteilung und keinem Cent Abfindung. Aber liebe Frau Smasal, Regina heißen Sie doch, nicht? Ich bin Grazia. Vergessen Sie mal für einen Moment das Gerichtsverfahren. Das hat doch für unsere Angelegenheit jetzt gar keine Bedeutung. Wie wir das diskret regeln, liegt allein bei uns beiden. Grazia hat also die ganze Zeit Theater gespielt, nach außen hin die an Brandenstein nicht weiter interessierte Chefin, heimlich aber seine glückliche Geliebte. Nun war ich danach tatsächlich nach 2 Jahren immer noch bei Meyerheim. Aber da verkündet Brandenstein eines Tages, dass er heiratet und deshalb für alle auf dem Flur nach Dienstschluss Champagner ausgibt. Sie ist wohl aus allen Wolken gefallen. Bei diesem Hochzeitschampagner ist sie dann allerdings dennoch erschienen, etwas später als die anderen. Sein Ehrengast, wie er lauthals verkündete. Sie hat mit allen gesprochen, als ob es ihr nichts wäre. Gelacht. Etwas zu laut vielleicht. Und Brandenstein sogar gratuliert. Leicht ironisch zwar, aber immerhin. Sie haben sich entschlossen, solide zu werden? Da freut sich die Firma. Aber später, als alle gegangen waren, finde ich sie in ihrem Büro. Ganz aufgelöst. Ihre Selbstbeherrschung war wie weggewischt. Und für Brandensteins zukünftige Gemahlin hatte sie nicht gerade Komplimente übrig. Da konnte man plötzlich einmal eine ganz andere, die wahre Grazia kennenlernen. Diese dumme kleine Spießerin, dieses Barbie-Püppchen, Haare verlängert, Nase operiert, sowas sehe ich doch. Die glaubt jetzt wahrscheinlich, sie hat mit Ernst das Große losgezogen. Er hat ihr sicher wer weiß was von seinen Karriereaussichten erzählt, aber nicht mit mir, Freundchen. Ich war zu allem bereit. Kapoor geht bald nach Washington. Ich hätte ihn zum Kronprinzen machen können. Sie tat, als könnte sie die Firma ihrem Liebhaber schenken. Und tatsächlich ist es für den Brandenstein seit seiner Hochzeit nicht mehr so gut gelaufen. Grazia war dann in der Firma wieder ganz wie vorher. Und Sie waren plötzlich auch aus dem Rennen. Ja. Meine Diskretion war ja jetzt nichts mehr wert. Ich wurde binnen Kurzem aus der Firma rausgeschmissen und meine versprochene Abfindung war auch futsch. Bitter für Frau Smasal. Aber der Kommissar schied geradezu beschwingt von ihr und noch aus dem Auto bat er mich, bei Hausmeister Podolski anzurufen. Wir haben die Anstreicher vernachlässigt, die verschüttete Farbe, den Wagen. Inzwischen war es dunkel geworden. Der Kommissar fuhr bei Meyerheim vor, fand das Gebäude aber schon verlassen. Der Nachtportier saß in der hohen Halle in seinem Glaskasten und las. Ein Student der Mathematik, der sich auf seine Prüfung vorbereitete. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir haben in diesem Haus ermittelt. In der 12. Etage waren Anstreicher beschäftigt. Die hatten ein fahrbares Gerüst dabei. Das ist sicher über Nacht irgendwo abgestellt. Wissen Sie wo? Ja, da haben Sie aber Glück. Ich kenne mich hier ja kaum aus, aber gestern war gerade eine Dame da, die auch in den Keller wollte. Die war hier wirklich zu Hause. Eine große Frau mit blonden, langen Haaren. Mit dem Nachtportier ging es im Aufzug hinab ins zweite Kellergeschoss. Am Ende eines hell erleuchteten Ganges lag der Lagerraum. Da steht das fahrbare Malergerüst, die Farbeimer und großen Pinsel. Alles gereinigt und geordnet. Die kahle Aufgeräumtheit dieses Lagerraumes in der Erdtiefe empfand der Kommissar als völlig geheimnislos. Was hat die Dame hier bloß gesucht? Ach, kann ich nicht sagen. Kaum, dass wir hier waren, bekam ich einen Anruf, aber die Verbindung hier unten ist sehr schlecht. Ich musste sie also allein lassen. Aber kaum, dass ich oben war, kam sie auch schon mit dem nächsten Aufzug hinterher. Sie hatte eine Tragetasche dabei. Ich wollte ihr zum Wagen helfen, aber... Nein, danke, lassen Sie nur. Das ist nicht schwer. Sie sind ein sehr aufmerksamer Mann. Ich werde an Sie denken. Die Dame protegiert offenbar gerne junge Männer. Eigentlich ein netter Zug. Aber das sollte ihr jetzt nicht den Besuch unseres alten Kommissars ersparen. Frau Santa Rosa empfing ihn höflich, aber ohne zu verbergen, dass er jetzt nicht willkommen war. Ich bin leider gewohnt, zur Unzeit einzutreffen. Bitte verzeihen Sie mir. Es geht immer noch um den unseligen Aktenkoffer. Ich weiß nicht recht, womit ich Ihnen helfen kann. Eigentlich gar nicht. Die Sache ist jetzt weitgehend geklärt. Sie haben ihn gefunden? Darauf kommt es im Grunde gar nicht mehr an. Wir sind ja nur hinzugezogen worden, weil es so aussah, als sei das ein Fall von Betriebsspionage. Und davon gehen Sie nicht mehr aus? Auch den Verdacht der Erpressung haben wir fallen lassen. Nicht, weil keine stattgefunden hätte, wohlgemerkt, sondern weil es Erpressungen gibt, die nicht justiziabel sind. Mein Arbeitstag war anstrengend. Ich bin schon beinahe wieder aus der Tür. Wissen Sie, was mich jetzt zu Ihnen geführt hat? Sie werden es mir sicher gleich erzählen. Ich komme aus dem Keller des Meierheim-Gebäudes. Ein freundlicher junger Mann hat mir aufgeschlossen. Sie kennen ihn. Ahnen Sie, warum ich dorthin gegangen bin? Nicht den blassesten Schimmer. Schuld ist der Anstreicher, Herr Deltschew. Kenne ich nicht. Er schimpfte auf die Arbeitsbedingungen in Ihrer Firma zu arbeiten, wenn der Betrieb weitergeht. Zuletzt habe sich eine Dame beschwert, weil sie sich mit Farbe bekleckert hat. Sie? Ja, und? Die arbeiten ja auch wie die Schweine. Mir war auf einmal die ganze Situation in Dr. Kapurs Vorzimmer klar. Wie im Film. Das Hin und Her im Raum, Frau Smazal stößt ihnen mit der Palme die Akten herunter, Podolski ist im Nu auf dem Boden und rafft sie zusammen, Dr. Brandenstein steht vornübergebeugt am Schreibtisch und studiert sein Reiseformular. Seine Aktentasche ist im Gedränge umgefallen und liegt zwischen ihren Akten. Podolski packt sie mit den Akten zusammen und legt ihnen das Paket in die Arme. Ein Zufall, ein Geschenk des Schicksals. So etwas kann man nicht planen. Haben Sie sofort gemerkt, dass der Packen größer war oder erst als Sie mit Dr. Kapur allein waren? Sie legten den Packen auf Kapurs Schreibtisch und begleiteten den kranken Chef zum Aufzug. Dann endlich Zeit zum Nachdenken. Brandenstein wäre über die Suche nach seiner Aktentasche beinahe verrückt geworden, während die Tasche still im Nebenzimmer liegt und da lag sie immer noch. Sollte sie dort liegen bleiben? Sie gingen zurück. Frau Smazal war endlich abgezogen, Dr. Brandenstein hatte aufgegeben, Frau Deitenbeck in der Kaffeeküche. Sie ziehen die Aktentasche unter dem Papierpacken in Kapurs Zimmer hervor und dann zurück in ihr eigenes Büro. Auf dem Flur nähern sich plötzlich Stimmen. Sie könnten mit der Tasche in der Hand gesehen werden, unmöglich. Sie setzen sie ab. Sie kippt in die Farbpfütze. Die Stimmen entfernen sich. Noch eine Sekunde geschenkte Zeit. Sie bücken sich und legen die weiß triefende Tasche auf den Gerüstwagen. Dort verschwindet sie bald unter dem Arbeitsgerät, sobald die Anstreicher zurück sind. Geistesgegenwärtig zeigen sie dem Vorarbeiter anklagend ihre weißen Fingerspitzen. War es nicht so? Und wenn schon? Man könnte sich fragen, warum sie all das tun. Aber die Antwort darauf kannte ich schon, bevor mir der Ablauf klar war. Frau Smazal... Ist sie endlich ihre Geschichte losgeworden? Ja, eine alte Geschichte. Von einer einflussreichen Frau und einem schwachen Mann, der mit ihrer Hilfe Karriere machen will. Als er erkennt, dass sie an ihre Grenzen gelangt ist, verlässt er sie und heiratet eine Jüngere. Die Ältere ist verzweifelt. Sie liebt ihn, aber sie kennt seine Unsicherheit. und nutzt die erste Gelegenheit, ihm einen Stoß zu versetzen. Und schon das Erpressungsmanöver hat Erfolg. In seiner Panik kehrt er umgehend zu der erfahrenen Trösterin zurück. Aber wie das weitergehen sollte, davon habe ich keine Vorstellung. Sie hofften zuerst, dass seine Frau ihn verlassen würde, sobald seine Karriere einen Knick bekäme. Und als das nicht geschah, wollten sie ihm die Aktentasche zurückgeben, die sie gestern aus dem Keller geholt haben. Im Hintergrund des Wohnzimmers war die Türe nur angelehnt. Unversehens stand in ihrem Rahmen ein Mann in Hemdsärmeln. Grazia, ist das tatsächlich so gewesen? Aber Grazia Santa Rosa ist nicht die Frau, die man einfach so zur Rede stellt. Ich glaube, ich würde jetzt gern allein sein. Damit stand sie auf, verließ den Raum durch eine andere Tür und schloss hinter sich ab. Frauen haben doch eine andere Größe. Ja. Aber das war Kommissar Haas letzter Fall bei uns. Die Ermittlungen wurden eingestellt, die Anzeige hat der Brandenstein zurückgezogen, die Santa Rosa hat Meierheim verlassen, Kapoor ist nach Washington gegangen und raten Sie mal, wer heute auf seinem Stuhl sitzt? Dr. Brandenstein? Sie werden sich prächtig mit unserem Kommissar Haas verstehen. Ein Moment nicht aufgepasst von Martin Mosebach. Die Rollen und ihre Darsteller: Kommissar Haas, Felix von Manteuffel. Frau Dippel, Haas ehemalige Sekretärin, Cornelia Niemann. Frau Felsenstein, Haas neue Sekretärin, Susanne Schäfer. Dr. Brandenstein, Matthias Buntschuh. Grazia Santa Rosa, Katrin Striebeck. Dr. Kapoor, Sabiola Anwar. Frau Smasal, Tanja Schleif. Frau Deitenbeck, Andrea Devell, John Bradley, Jeff Zach, sowie Thorsten Flassig, Sophia Hahn, Rainer Hohmann, Philipp Ledin und Marc Zack. Besetzung: Stefan Cordes, Ton und Technik: Thomas Rombach und André Buscharep, Regieassistenz: Hertha Steinmetz, Dramaturgie: Leonhard Koppelmann, Regie Thomas Wolferts. Produktion Hessischer Rundfunk 2018 für den ARD-Radio-Tatort. Redaktion Leonhard Koppelmann.